Vom Brocken sehen sie dich, vom Inselberg, vom Meißner und vom Kellerwald. Die Berge alle, sie bücken sich vor dir, dem König kühn und alt. Du lehnst auf deiner Keule hoch über den Wolken, schaust mit den Vögeln auf dein Kasseler Land. Die Zeit steht still, gute Weile, viel Not und Freud hast du gekannt. Doch glitzert's unter dir und rauscht bergab und sprüht auf zum Regenbogen, wie jubeln aus dem Tale sie, die fröhlich sind hier aufgezogen. Bleib treu da oben stehen, am Himmelsrande, zerschlag die Blitze weit und nah. Lass aus den Stürmen gute Winde wehen, bleib Wächter über Hessen immer da. Lass aus den Stürmen gute Winde wehen, bleib Wächter über Hessen immer da.